Erster danach verließ Paulus Athen. Er ging nach Korinth. Zweiter Paulus traf einen Juden namens Aquila. Aquila kam aus Pontus. Er war mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen. Kaiser Claudius hatte befohlen, dass alle Juden Rom verlassen müssen. Dritter Paulus hatte den gleichen Beruf wie sie. Er blieb bei ihnen wohnen. Sie arbeiteten zusammen. Sie waren Zeltmacher. Vierter jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge. Er überzeugte Juden und auch Griechen. Fünfter als Silas und Timotheus aus Makedonien kamen, sprach Paulus mit großer Kraft. Er sagte den Juden, Jesus ist der Christus. Sechster aber sie widersprachen Paulus und beleidigten ihn. Paulus schüttelte seine Kleider aus. Er sagte, ihr seid selbst schuld. Ich bin unschuldig. Von jetzt an werde ich zu den Nichtjuden gehen. Siebter Paulus ging von dort in das Haus von Titius Justus. Titius Justus verehrte Gott. Sein Haus war neben der Synagoge. Achter Crispus war der Leiter der Synagoge. Er und seine ganze Familie glaubten an den Herrn. Viele Menschen in Korinth hörten die Botschaft. Sie glaubten und ließen sich taufen. Neunter in der Nacht sprach der Herr zu Paulus in einem Traum, hab keine Angst. Sprich weiter und sei nicht still. Zehnter ich bin mit dir. Niemand wird dir Böses tun. Ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Elfter Paulus blieb ein Jahr und sechs Monate dort. Er lehrte das Wort Gottes. Zwölfter als Gallio Statthalter von Achaia war, standen die Juden gegen Paulus auf. Sie brachten ihn vor Gericht. Dreizehnter sie sagten, dieser Mann bringt die Leute dazu, Gott auf eine falsche Weise zu verehren. Vierzehnter Paulus wollte sprechen. Aber Gallio sagte zu den Juden, wenn es um ein Verbrechen ginge, würde ich euch anhören. Fünfzehnter aber es geht nur um eure Lehre, Namen und euer Gesetz. Das müsst ihr selbst klären. Ich will darüber nicht urteilen. Sechzehnter er schickte sie vom Gericht weg. Siebzehnter alle griffen den Synagogenvorsteher Sostenes an. Sie schlugen ihn vor dem Gericht. Gallio kümmerte sich nicht darum. Achtzehnter Paulus blieb noch lange Zeit dort. Er verabschiedete sich von den Brüdern. Dann fuhr er nach Syrien. Priscilla und Aquila fuhren mit ihm. Aquila hatte sich in Kenchreae die Haare schneiden lassen, weil er ein Versprechen gegeben hatte. Neunzehnter sie kamen in Ephesus an. Dort ließ Paulus Priscilla und Aquila zurück. Er selbst ging in die Synagoge und sprach zu den Juden. Zwanzigster die Juden baten ihn, länger zu bleiben. Aber Paulus wollte nicht. 21. er verabschiedete sich und sagte, ich muss das nächste Fest in Jerusalem feiern. Ich werde wieder zu euch kommen, wenn Gott es will. Dann fuhr er von Ephesus ab. 22. als er nach Caesarea kam, ging er hinauf. Er grüßte die Gemeinde. Danach ging er hinunter nach Antiochia. 23. nach einiger Zeit dort reiste Paulus weiter. Er ging durch Galatien und Phrygien. Er stärkte alle Gläubigen. 24. ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er kam aus Alexandria. Er war sehr gebildet und kannte die Schriften gut. 25. er hatte die Lehre des Herrn gelernt. Er sprach mit großem Eifer. Er lehrte genau über Jesus. Aber er kannte nur die Taufe von Johannes. 26. Apollos begann, offen in der Synagoge zu sprechen. Priscilla und Aquila hörten ihn. Sie nahmen ihn zu sich. Sie erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. 27. Apollos wollte nach Achaia reisen. Die Brüder ermutigten ihn. Sie schrieben einen Brief an die Gläubigen dort. Sie baten sie, Apollos aufzunehmen. Als er dort ankam, half er den Gläubigen sehr durch Gottes Gnade. 28. Er zeigte den Juden öffentlich und mit großer Kraft. Er bewies aus den Schriften, Jesus ist der Christus.